Wie viel Zeit haben wir denn noch? 2 Wochen bis zum roten Teppich, oder? Das Festival nimmt den Film wegen der Stars. Die kennen nur 10 Minuten davon. Ein Anruf vom Studio und der Film ist raus. Platz 5. Sieh mal, was ich gefunden habe. Nur eine Stunde Ruhe von Patrice Leconte. Können wir kurz reden, bevor du die auflegst? Die Rede ist von dem Jazz-Album von 1956, das der Pariser Anwalt beim Trödler gefunden hat. Das Chaos, das sich infolge in diesem Beziehungsminenfeld aus geliebter Ehefrau renitentem erwachsenen Sohn polnischen Handwerker, der sich als Portugiese erweist, und spanischer Putzfrau entspinnt, um den immer wieder scheiternden Versuch Michels, die alte Platte zu hören, dieses Chaos wirkt ungeheuer geordnet, gemäß der Regeln einer Erzähldramaturgie, die am Ende alles wie am Schnürchen abspult. Präzise Konstruktion, keine Seele. Platz 4. Elsa von Oliver Hirschbiegel. Das Eindrucksvolle an Oliver Hirschbiegels Film über den Hitler-Attentäter Georg Elser ist diese Lebendigkeit, diese Lebensfreude, dieser Hedonismus, mit der Hirschbiegel seine historische Figur ausstattet. Elsa wird am Ende von den Nazis ermordet. Doch da ist nichts vom statuarischen, Helden- oder Ikonenhaften, das die Widerstandskämpfer Sophie Scholl, Julia Jentsch oder Graf Stauffenberg, Tom Cruise, in den Filmen von Mark Rotemund oder Bryan Singer haben. Christian Friedl wirkt ungeheuer lebendig als dieser Hedonist Georg Elser. Und damit ist diese Figur ein durchgängiger Kontrapunkt zur Vernichtungslogik der Nazi-Ideologie. Elser ist ein Film über Humanität. Platz 3. Best Exotic Marigold Hotel 2 von John Madden. Man sollte nicht vergessen, die 1%ige Umsatzsteigerung an den Kinokassen im Jahr 2014 ist vor allem den asiatischen Kinogängern zu verdanken. Was bedeutet, dass das Kino immer globaler zu werden hat, um die unterschiedlichen Marktpotenziale zu bedienen? Wenn chinesische Stars in einem Hollywood-Blockbuster zweite Hauptrollen spielen, wie jüngst in Michael Manns Black Hat, dann steckt dahinter die gleiche Marktbestückungslogik wie in der Best Exotic Marigold Hotel-Reihe. Nimm britische Stars wie Maggie Smith, Judi Dench oder Bill Nighy und packe sie in eine Geschichte über reiche Leute, die ihr Altersdomizil in einem indischen Luxushotel errichten. Packe dazu den heißesten Blockbuster-Inder, den auch das westliche Publikum kennt, Dev Patel, versüße das Ganze mit Bollywood-Elementen und vielleicht gucken dann ja auch ein paar von den 1,2 Milliarden Indern zu. Platz 2. Ex Machina von Alex Garland. Wie all die Science-Fiction-Geschichten über die Nähe zwischen Mensch und Maschine, handelt auch der wunderbare Film Ex Machina formal und inhaltlich klar und streng von der Hybris des Menschen. Eine Maschine zu konstruieren, die ein Bewusstsein hat, ist nicht die Geschichte der Menschheit. Es ist die Geschichte von Göttern. Mann schöpft eine Maschinenfrau, eine künstliche Intelligenz, eine KI also. Ein kontrollierbares, faszinierendes sexuelles Wesen, obwohl sie nur eine Bits- und Bytes-Puppe ist. Aber es gehört zu den unverbrüchlichen Bestandteilen des Science-Fiction-Genres, dass die geschaffenen Wesen der Kontrolle ihrer Schöpfer entgleiten. Auch in Alex Garlands Film Ex Machina funktioniert der Reset-Knopf am Ende nicht mehr. Ava, die KI-Frau, rebelliert. Und vielleicht steckt ja im Zynismus der männlichen Schöpferfigur Nathan nichts als verzweifelte Melancholie. Hast du Mitleid mit Ava? Hab Mitleid mit dir selbst, Mann. Irgendwann sehen uns die KIs rückblickend genauso, wie wir irgendwelche fossilen Skelette in der Wüste von Afrika sehen. Platz 1. Big Eyes von Tim Burton. Was ist mit Ehrlichkeit? Ach, Himmel. Auf den Bildern steht Keen. Ich bin Keen. Du bist Keen. Von jetzt an sind wir ein und dasselbe. In dieser Geschichte über den Möchtegern-Maler, der seine Frau, die Bilder mit traurigen Kindern mit großen Augen malt, jahrzehntelang über den Tisch zieht, spielt Amy Adams sehr schön. Das wirkliche Jammerspiel an dieser Kunst- und Mediensatire ist aber, dass Christoph Waltz mit seinem inzwischen tendenziell unerträglichen Grimassieren immer überspielt. Spätestens seit 2009 und dem Oscar-Gewinn für seine Rolle in Tarantinos Inglourious Basterds bedient sich Waltz, zugegeben extrem erfolgreich, penetrant der gleichen schauspielerischen Mittel. Aber getretener Quark wird breit, nicht stark.